Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 27. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Gott segne dieses Wort. Liebe deine Feinde. In dieser Bibelpassage hier lehrt uns unser Jesus Christus mehr über die Feindesliebe. Also liebe deine Feinde. Und ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass ihr versteht, dass das, was unser Jesus Christus hier beschreibt, das hat nichts damit zu tun, dass wir, wenn uns Böses getan wird, dass wir das tolerieren, dass wir das Böse tolerieren und irgendwie als Bettvorleger funktionieren und uns das gefallen lassen. Das kann innerhalb Glaubensgemeinden sein, außerhalb von Glaubensgemeinden sein. Wenn uns Leute Böses tun, dann müssen wir uns Gott unterordnen und Christus hilft uns dann, nicht nur uns abzuwenden dann vom Bösen. Manchmal müssen wir loslassen von Beziehungen, ja, manchmal auch von Familienbeziehungen, von Freundschaften oder anderen Beziehungen, jeglicher Art, wie auch immer. Wir beten für die Menschen, sprechen im Gebet über die Menschen, beten Jesus Christus uns zu helfen, den Menschen zu vergeben, was sie uns Böses getan haben, und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir in eine andere Richtung. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind keine Bettvorleger und das ist falsch, dass man sich dann, dass hier das Wort so zu verstehen ist, dass man dann sich das gefallen lässt, das Böse. Wir sollen das Böse meiden, sagt uns die Bibel. Ja? Das sagt uns unser Jesus Christus auch. Worauf es hier ankommt zu verstehen ist, liebe deine Feinde, ist eben, dass Jesus Christus uns zeigt, dass es darauf ankommt, dass es um unsere persönliche Beziehung zu Christus geht. Also das heißt, wenn Leute uns Böses tun, unsere Feinde, dann haben wir eben die Möglichkeit, diesen Menschen Zeugnis zu geben, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus lebt ja schon in unseren Herzen und wir können dann eben Christus hier folgen und dann eben für Menschen beten, ja, und geht mal weiter, wenn ihr dann weiterlest, gibt er bestimmte Hinweise, wie das nun zu weiter vor sich geht. Das ist aber nicht direkt immer zu verstehen, das ist eher sinnbildlich zu verstehen, also nicht direkt, aber sinnbildlich. Also es heißt nämlich nicht, dass wir uns das gefallen lassen. Es kommt darauf an, und das nehmt euch zu Herzen, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Merkt euch das. Also ich wiederhole, dass wir als Christen nicht Böses, das uns getan wird, mit Bösem vergelten. Denn das ist, das sollen wir nicht tun. Darauf kommt es an. Das ist Gott, unser himmlischer Vater, unser Jesus Christus, am jüngsten Tag wird er alle zur Rechenschaft ziehen. Christen und Nicht-Christen. Leute, die Christus folgen und die Christus nicht folgen. Das ist also Gottes Gnade und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Gottes Justiz, also Gottes ewiger Plan und am jüngsten Tag nicht in Erfüllung tritt. Denn das wird er tun. Das sagt uns die Bibel wieder und wieder. Ja, merkt euch das. Nichts im Verborgenen wird nicht zutage kommen. Also, nehmt euch das zu Herzen. Und darauf kommt es an mit der Feindesliebe. Und ich möchte euch nochmal einladen, wenn ihr das noch ein bisschen weiter auch verstehen wollt, geht ins Matthäus-Evangelium rein. Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel, Vers 43 bis 48. Da könnt ihr noch mehr lesen, ja, von der Feindesliebe. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 43 bis 48. Jesus erklärt uns das nochmal ein bisschen anders und was er damit meint, Feinde zu lieben. Und darauf kommt es an. Also geht da nochmal rein, lest das nochmal nach, Feinde zu lieben. Und nochmal, das ist nicht einfach, wir als Christen, ja. Das können wir nur in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, wir, die wir als reuige Sünder zu Christus kommen und uns ihm unterordnen, das kann nur Jesus Christus bewältigen. Worauf es ankommt, ist, dass wir vergeben, ja, dass wir nicht Böses tolerieren, dass wir dann uns vom Bösen abwenden. Manchmal eben auch Beziehungen enden, ja, müssen dann auch in eine Richtung gehen, Beziehungen zu Ende lassen gehen, ja, und weiter, uns weiter bewegen, weil wir sonst in unserem Zeugnis und die gute Nachricht auch nicht verbreiten können und wir keine Bettvorleger sind. Aber das ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern dass unser Herrgott macht das, unser Jesus Christus, und dass unser Jesus Christus uns hilft, uns zu heilen durch den Heiligen Geist von dem Bösen, das uns getan wurde, was auch immer das war. Und darauf kommt es an. Und Jesus Christus kann und wird das tun. Manchmal dauert das eine Zeit, je nachdem, was das Böse war, was uns angetan wurde. Aber das ist eine Waffe, sozusagen, die Gott gegeben ist, für uns Menschen, in und durch Jesus Christus, unsere Feinde zu lieben. So, versteht ihr, wie das alles funktioniert? Seht ihr, wie das zusammengefügt ist? Wir vergelten nicht anderen Menschen das Böse, was uns getan ist, sondern wir lassen unseren Herrgott, unseren Jesus Christus das tun. Und er hilft uns dann, die Vergebung, die wir erfahren, in unseren Herzen, dass wir weiter effektiv sind und durch ihn, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen Heilung erfahren, ja, zeitlebens, und aber weiterhin effektiv sind, die gute Nachricht zu verbreiten. Also, dass Jesus Christus für alle Menschen, für uns gestorben ist am Kreuz, für unsere Sünden. Darauf kommt es an. Also nehmt euch das zu Herzen und lasst euch nicht beirren. Ja, das ist letztendlich ist das der Teufel, der Satan, der da manchmal in Menschen wirkt und dadurch anderen Leuten Leid zugefügt wird und Böses getan wird. Es ist immer dasselbe. Ja, das ist im Epheserbrief im Kapitel 6, also geht mal rein ins Neue Testament, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 21. Lest das mal durch. Menschen sind nicht unsere Gegner, oder Feind. Der Feind ist unser Feind, oder das ist der Teufel, der Satan. Paulus beschreibt das da nochmal. Das ist also sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und deswegen macht es nur Sinn, unsere Feinde sozusagen zu lieben und Jesus Christus hier zu folgen, so wie er uns das dargestellt hat. Lieber Jesus, wir danken dir hier für die wichtige Wahrheit, die du uns gegeben hast, unsere Feinde zu lieben. Und was das genau bedeutet, was es nun auf sich hat, das heißt nicht, dass wir Bettvorleger sind und das Böse tolerieren, sondern wir wenden uns ab vom Bösen. Aber wir beten für die Menschen, die uns Böses tun, was nicht immer einfach ist. Und du hilfst uns dann durch den Heiligen Geist, wir, die wir eine persönliche Beziehung mit dir haben, dass du uns heilst und uns hilfst, das, was uns Böses getan wurde, den Menschen zu vergeben und dann auch effektiv zu bleiben, dass wir die gute Nachricht, dass du für uns gestorben bist, am Kreuz für alle Menschen, weitergeben können. Und darauf kommt es an, unser tagtägliches in der Bibel zu bleiben, ob nun dass wir die Bibel lesen oder dass wir die Bibel, ja, zuhören, wenn die Bibel gesprochen wird. Am besten aber selber zu lesen in der Bibel. Darauf kommt es an und dann kannst du uns in unserer persönlichen Beziehung stärken und wir können in und durch dich in unseren Herzen wachsen, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir wollen das auch, das, was Gott möchte, dass nichts im Wege steht in unserer persönlichen Beziehung mit dir, unserem Herrn Jesus. Darauf kommt es an. Und wir danken dir hier für die Wahrheit hier aus dem Lukas-Evangelium und auch aus dem Matthäus-Evangelium. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel.